Zwei und zwei, nochmal herum. Ja und wiederum tanzt das Lamm und lacht, spät bis in die Nacht. Zwei und zwei und eins im Sinn, ja und nein und her und hin, denkt die Geiß und zählt Tage und ihr Geld. Zwei und zwei macht vier, das reicht. Ja heißt ja und nicht vielleicht, spricht der alte Bock, meckert fest am Flock. Zwei und zwei macht noch nicht satt. Ja heißt's, wenn ein Lämmlein naht, knurrt der Wolf und geht durch das Feld und späht.